Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter Jahwe sagte, ich habe Bezalel ausgewählt. Er ist der Sohn von Uri. Er ist vom Stamm Juda. Ich habe ihm besondere Fähigkeiten gegeben. Dritter, er hat viel Wissen. Er kann viele Dinge gut machen. Vierter, er kann schöne Dinge planen. Er kann mit Gold, Silber und Kupfer arbeiten. Fünfter, er kann Edelsteine bearbeiten. Er kann Holz bearbeiten. Er kann alle Arten von Arbeit machen. Sechster, ich habe ihm auch Oholiab gegeben. Oholiab ist der Sohn von Ahisamach. Er ist vom Stamm Dan. Ich habe allen klugen Leuten Fähigkeiten gegeben. Sie sollen alles bauen, was ich dir gesagt habe. Siebter, sie sollen das Zelt bauen. Sie sollen die Lade für das Gesetz bauen. Sie sollen die Deckplatte machen. Sie sollen alle Dinge für das Zelt machen. Achter, sie sollen den Tisch und seine Dinge machen. Sie sollen den goldenen Leuchter machen. Sie sollen den Räucheraltar machen. Neunter, sie sollen den Altar für Opfer machen. Sie sollen das Becken mit seinem Ständer machen. Zehnter, sie sollen die schönen Kleider für Aaron machen. Aaron ist der Priester. Sie sollen auch Kleider für seine Söhne machen. Diese Kleider sind für den Dienst. Elfter, sie sollen das Salböl machen. Sie sollen den guten Rauch machen. Das ist für den heiligen Gebrauch. Sie sollen alles so machen, wie ich es dir gesagt habe. Zwölfter Jahwe sprach wieder zu Mose. Dreizehnter Jahwe sagte, sage den Israeliten dies. Haltet meine Ruhetage ein. Der Ruhetag ist ein Zeichen zwischen mir und euch. So wissen alle, dass ich, Jahwe, euch heilig mache. Vierzehnter, ihr sollt den Ruhetag halten. Er muss für euch heilig sein. Wer den Ruhetag nicht ehrt, muss sterben. Wer am Ruhetag arbeitet, muss sterben. Fünfzehnter, sechs Tage lang könnt ihr arbeiten. Der siebte Tag ist ein Ruhetag für Jahwe. An diesem Tag darf niemand arbeiten. Wer am Sabbat arbeitet, muss sterben. Sechzehnter, die Israeliten sollen den Sabbat halten. Sie sollen den Sabbat immer feiern. Das ist eine Regel für alle Zeiten. Siebzehnter, der Sabbat ist immer ein Zeichen zwischen mir und Israel. Jahwe hat Himmel und Erde in sechs Tagen gemacht. Am siebten Tag ruhte er sich aus. Achtzehnter, Jahwe sprach mit Mose auf dem Berg Sinai. Danach gab er Mose zwei Steintafeln. Gott selbst schrieb auf diese Tafeln.